Hello, hello and good morning. Hallo, hallo und guten Morgen. Verse 8. Vers 8. Oh, I know, you already have all you need. Oh, ich weiß, ihr habt schon alles, was ihr braucht. Since when did you become so content and rich without us? Seit wann seid ihr denn so satt und reich ohne uns? Now, remember that the tone changed, he's now being sarcastic. Denkt daran, der Tonfall hat sich geändert, er ist jetzt sarkastisch. He's trying to make a special point. Er versucht hier einen bestimmten Standpunkt zu machen. He says, you've already crowned yourself as royalty, reigning on your thrones, leaving us lowly apostles far behind. Er sagt, ihr habt euch bereits zu Königen gekrönt, regiert auf euren eigenen Thronen und habt uns einfache Apostel weit hinter euch gelassen. Of course they were not reigning. Natürlich herrschten sie nicht. We'll see that in a minute. Das werden wir gleich sehen. So Paul is confronting that whole attitude. Paulus konfrontiert also diese ganze Haltung. Even so far that it goes sarcastic. Er geht sogar so weit, dass er sarkastisch wird. What attitude? Welche Haltung? The attitude to make anybody special when the only one who's allowed to be special is Jesus. Die Haltung, jeden Menschen so besonders zu machen, obwohl Jesus der Einzige sein sollte, der besonders ist. This must have been so deeply hurtful to Paul. Das muss für Paulus so verletzend gewesen sein. You know why it hurt Paul so much? Weißt du, warum es Paulus so verletzte? Not because they compared him with Apollos or Kephas and maybe he didn't come out as good as the others. Nicht, weil sie ihn mit Apollos oder Kephas verglichen und er vielleicht nicht so gut dastand wie die anderen. No. Read the context. Nein. Lies den Kontext. The reason why it hurt Paul so deeply because it drew them away from Jesus. Der Grund, warum es Paulus so wehgetan hat, war, weil sie von Jesus weggezogen wurden. You see, Paul was totally all about one person, and that person was Jesus. Paulus ging es nur um eine Person, und diese Person war Jesus. So now he's sarcastic and telling me, yeah, yeah, you already have everything, and you're already content, and you're already reigning. Jetzt sagt er ihnen sarkastisch, ja, ja, ihr habt schon alles, ihr seid schon zufrieden, und ihr regiert schon. And you're leaving us lowly apostles behind. Und ihr lässt uns einfache Apostel zurück. So you're now better than we, you're more powerful than us. Also seid ihr jetzt besser als wir, seid ihr jetzt mächtiger als wir. So look, he says, how I wish that you really were reigning as kings already. Er sagt, wie sehr wünschte ich, dass ihr wirklich schon als Könige regieren würdet. So he's telling them they're already reigning, and that's sarcastic because here he says he wishes that they were reigning. Er sagt also, dass sie bereits regieren, und das ist sarkastisch, denn hier sagt er wünschte, sie würden regieren. So it's incredible how easily it is to slip into self deception. Es ist unglaublich, wie leicht wir in die Selbsttäuschung abrutschen können. That we think we're reigning, but really we're not. Wenn wir denken, wir herrschen, in Wahrheit tun wir es nicht. We think we're better, but in reality we are not better at all. Wir denken, wir sind besser, in Wahrheit sind wir gar nicht besser. We think that in the competition we get a head start, but in reality we are lower. Wir denken, dass wir im Wettbewerb einen Vorsprung haben, in Wahrheit sind wir unterlegen. And Paul says that he desires that they actually were reigning as kings. Paulus sagt, dass sich wünscht, dass sie bereits tatsächlich als Könige regieren. Why does he wish that? Warum wünscht sich das? Look what he says. Schau, was sagt. For that would mean we would be reigning as kings alongside of you. Denn das würde bedeuten, dass wir bereits als Könige neben euch herrschen würden. It's really interesting. Das ist wirklich interessant. This is what I call one of those beautiful paradoxes. Das ist eines dieser schönen Paradoxe. Paul said that if they were reigning, Paulus sagt, wenn sie regieren würden, they would be reigning alongside them, the apostles. Dann würden sie neben ihnen, den Aposteln, regieren. So obviously Paul was telling them that they, the apostles, they were reigning. Offensichtlich wollte Paulus ihnen also sagen, dass sie, die Apostel, bereits regieren. But hang on. Moment mal. Paul spent a whole bunch of time telling them that they are nothing. Paulus hat sich Zeit genommen, ihnen zu sagen, dass sie selbst nichts sind. Paul spent time saying, listen, Paul is nothing, Kephas is nothing, we all nothing. Paulus hat sich die Zeit genommen zu sagen, hört zu, Paulus ist nichts, Kephas ist nichts, wir sind alle nichts. All we are is servants. Wir sind nur Diener. And now he says that he's reigning as a king. Und jetzt sagt er, dass er als König regiert. You see, true servants in heart who are servants of Jesus Christ. Wahre Diener im Herzen, die Diener Jesu Christi sind. Because they are servants of Jesus and not servants of man. Weil sie Diener Jesu sind und nicht Diener von Menschen. That's why they are the ones who truly reign. Sind sie diejenigen, die wirklich regieren. In order for you to reign, you have to have authority. Um regieren zu können, musst du Autorität haben. Nobody can reign without authority. Niemand kann ohne Autorität herrschen. And? Und? The truth is, only as you walk in humility do you get the authority of the King of Kings. Die Wahrheit ist, nur wenn du in Demut lebst, bekommst du die Autorität des Königs der Könige. So Paul is showing how reigning in the kingdom works. It doesn't work by winning a competition. Paulus zeigt also, wie Herrschen im Reich Gottes funktioniert. Es funktioniert nicht, indem man einen Wettbewerb gewinnt. Neither does it work by self-promotion. Es funktioniert auch nicht durch Selbstdarstellung. Reigning as a king in the kingdom of God. Die Herrschaft als König im Reich Gottes. It comes by bowing ourselves low at the feet of Jesus Christ. Kommt dadurch zustande, dass wir uns zu Füßen Jesu Christi verneigen. Understanding that we are not the servants of any human being, any system or even a doctrine. Und verstehen, dass wir nicht die Diener eines Menschen, eines Systems oder gar einer Lehre sind. But we are servants of the King Jesus Christ, who is the King of every king. Sondern Diener des Königs Jesus Christus, der König aller Könige ist. And it's that King of Kings who's given us the authority to reign as kings. Und dieser König der Könige hat uns die Vollmacht gegeben, als Könige zu regieren. What a grace. Was für eine Gnade. You see, no king lets a slave onto the throne. Siehst du, kein König lässt einen Sklaven auf den Thron. In the kingdom of God it's the opposite. Im Reich Gottes ist es genau umgekehrt. The King of Kings only lets the servants on the throne. Nur der König der Könige lässt Diener auf den Thron. So you want to be a great king in the kingdom of God? Du willst also ein großer König im Reich Gottes sein? Walk the path of humility, understand Jesus is everything and everything I have is grace. Geh den Weg der Demut, begreife, dass Jesus alles ist und alles, was du hast, Gnade ist. So now we can boast in the incredible, beautiful grace of our Lord Jesus Christ. Jetzt können wir uns also der unglaublichen, wunderschönen Gnade unseres Herrn Jesus Christus rühmen. You know, really, the only competition we should have is who has walked in greater humility to grab more grace. Der einzige Wettbewerb, den wir haben sollten, ist, wer in größerer Demut gewandelt ist, um mehr Gnade zu erlangen. Man, you got so much grace. I want more too. Mann, du hast so viel Gnade. Ich will auch mehr. Ah, God gives grace to the humble. Gott gibt den Demütigen Gnade. So make yourself low and then you can have as much grace as the others. Also mach dich klein, dann kannst du genauso viel Gnade haben wie die anderen. Thank you for always listening to us. Danke, dass ihr uns immer zuhört. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.